Ziel vom Doppelfernsprecher Hermannplatz 2, Höhe U-Bahnhof, Eingang Hermannplatz an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige Tauben, die hier auf dem Hermannplatz Futter aufpicken, sowie einige angeschlossene Fahrräder, die hier rechts neben dem Fernsprecher an die Einzäunung des Hermannplatzes angeschlossen sind. Zu meiner weiteren Ausrüstung gehört ein junger Herr mit einer jungen Dame, der hier im U-Bahnhof Eingang steht und seine Dame im Arm hält und küsst und nach einigen Betastungsversuchen entlassen muss, da sie anscheinend einen anderen Weg hat als er. Ansonsten hier am Hermannplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.